Solide Basis für den Handel. In der Welt des soliden Geldes flossen Waren und Kapital zwischen verschiedenen Ländern fast genauso, wie sie zwischen verschiedenen Regionen desselben Landes flossen. Nach den Wünschen ihrer rechtmäßigen Eigentümer, wie sie im gegenseitigen vorteilhaften Austausch vereinbart wurden. Unter dem Aureus von Julius Caesar, unter dem Goldstandard der Bank of Amsterdam im 17. Jahrhundert oder unter dem Goldstandard des 19. Jahrhunderts war der physische Transport einer Ware von einem Standort zum anderen das größte Hindernis für den Handel. Zölle und Handelshemmnisse gab es kaum und wenn doch, dann höchstens in Form von geringen Gebühren für die Verwaltung und Instandhaltung von Grenzübergängen und Seehäfen. In der Ära des unsoliden Geldes, wie etwa beim Abstieg Europas in den Feudalismus oder beim Abstieg der modernen Welt in den monetären Nationalismus, ist der Handel nicht mehr das Vorrecht der handelnden Personen, sondern beginnt zu einer Angelegenheit von nationaler Bedeutung zu werden, die eine Beaufsichtigung durch die Feudalherren oder Regierungen erfordert, die für sich die Souveränität über die Handelnden beanspruchen. Diese Veränderung der Natur des Handels ist so vollkommen lächerlich, dass es seit dem 20. Jahrhundert der Begriff Freihandel für den Handel zwischen zwei Personen über Grenzen hinweg gemäß den von ihren jeweiligen Regierungen und nicht gemäß den von den betroffenen Personen vereinbarten Bedingungen steht. Mit der Aufgabe des Goldstandards im Jahr 1914, als die meisten Regierungen die Aussetzungen und Einschränkungen des Umtauschs von Papiergeld gegen Gold einführten, begann die von Hayek genannte Periode des monetären Nationalismus. Der Wert des Geldes entsprach nun nicht mehr einer festen Einheit aus Gold, dem Rohstoff mit dem höchsten Stock-to-Flow-Verhältnis und damit der niedrigsten Preiselastizität aller Rohstoffe, das einen vorhersehbaren und relativ konstanten Wert behielt. Stattdessen schwankte das Stock-to-Flow-Verhältnis zusammen mit den Einflüssen der Geld- und Fiskalpolitik sowie des internationalen Handels. Niedrige Zinssätze oder eine erhöhte Geldmenge würden den Geldwert ebenso verringern wie Staatsausgaben, die durch Kredite der Zentralbank an den Staat finanziert würden. Während diese beiden Faktoren in erster Linie unter der Kontrolle der Staaten standen, die sich zumindest hinter der Auffassung verstecken konnten, sie könnten beides zur Erreichung der Stabilität einsetzen, so war der dritte Faktor das komplexe Ergebnis des Handels zwischen allen Bürgern und vielen Ausländern. Wenn die Exporte eines Landes seine Importe übertrafen, Handelsüberschuss, gewann seine Währung auf den internationalen Devisenmärkten an Wert, während sie an Wert verlor, wenn die Importe des Landes die Exporte übertrafen, Handelsdefizit. Die Politik nahm dies nicht zum Anlass dafür, dass man aufhören sollte, am Wert des Geldes herumzuschrauben und stattdessen den Menschen die Freiheit geben sollte, den wertstabilsten Rohstoff als Geld zu verwenden, sondern nahm es als Einladung, um kleinste Details des Welthandels zu verwalten. Der Wert des Geldes, das eigentlich die Abrechnungseinheit darstellen sollte, an der die gesamte Wirtschaftstätigkeit gemessen und geplant wird, verwandelte sich vom wertstabilsten Rohstoff auf dem Markt zu etwas, das von den drei politischen Instrumenten der Staaten, die Währungs-, Steuer- und Handelspolitik und den unvorhersehbaren Reaktionen des Einzelnen auf diese politischen Instrumente gesteuert wurde. Regierungen, die das Maß eines Wertes festlegen, sind ebenso sinnlos wie Regierungen, die versuchen würden, Längenmaße an der Größe von Personen oder Gebäuden auf ihrem Staatsgebiet festzulegen. Man kann sich leicht vorstellen, wie groß die Verwirrung am Bau wäre, wenn ein Meter jeden Tag eine andere Länge hätte und dieser Wert von den Aussagen einer zentralen Messbehörde abhinge. Einzig die Eitelkeit der Verrückten kann durch eine Änderung der Einheit, mit der sie gemessen wird, beeinträchtigt werden. Wenn man den Meter kürzer macht, könnte jemand, dessen Haus 200 Quadratmeter groß ist, glauben, dass es tatsächlich 400 Quadratmeter sind. Aber es wäre immer noch dasselbe Haus. Eine Neudefinition des Meters würde lediglich dazu führen, dass der Ingenieur keine ordentlichen Häuser mehr bauen oder diese instand halten könnte. Ebenso kann die Abwertung einer Währung ein Land nominal reicher machen oder den Nominalwert seiner Exporte erhöhen, aber sie trägt nicht dazu bei, das Land wohlhabender zu machen. In der modernen Volkswirtschaftslehre gibt es das Impossible Trinity Modell, Trilemma des Wechselkursregimes, mit dem die Probleme moderner Zentralbanken ausgedrückt werden. Es ist keiner Regierung möglich, alle drei Ziele eines festen Wechselkurses, des freien Kapitalflusses und einer unabhängigen Geldpolitik zu verwirklichen. Wenn ein Staat über einen festen Wechselkurs und freie Kapitalströme verfügt, kann er keine eigene Geldpolitik unterhalten, da eine Änderung des Zinssatzes dazu führt, dass Kapital in das Land oder aus ihm fließt, bis der Wechselkurs nicht mehr haltbar wird. Wir alle wissen, wie sehr moderne Ökonomen eine Geldpolitik befürworten, die die Wirtschaft regelt. Eine unabhängige Geldpolitik und ein fester Wechselkurs können nur durch eine Begrenzung der Kapitalflüsse erreicht werden, wie sie in der Zeit zwischen 1946 und 1971 herrschte. Aber selbst das war nicht nachhaltig, da der Warenfluss zu dem Medium wurde, über das die Wechselkurse versuchen würden, das Ungleichgewicht auszugleichen. Infolgedessen exportierten einige Länder zu viel und andere importierten zu viel, was zu politischen Verhandlungen über eine Korrektur des Wechselkurses führte. Es gibt keinen vernünftigen Grund, das Ergebnis dieser Verhandlungen im Rahmen von internationalen Organisationen festzulegen, da die Regierungen der einzelnen Länder versuchen würden, die Interessen ihrer eigenen Sondergruppen zu verfolgen und alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um genau diese Festlegungen zu treffen. Nach 1971 bewegte sich die Welt mehrheitlich in Richtung einer unabhängigen Geldpolitik mit freien Kapitalflüssen, jedoch mit variablen Wechselkursen zwischen den Währungen. Dies hat den Vorteil, dass keynesianische Ökonomen mit dem von ihnen bevorzugten Instrumenten zur Verwaltung von Volkswirtschaften herumspielen können und gleichzeitig internationale Finanzinstitute und bedeutende Kapitaleigentümer zufrieden sind. Zudem stellt diese Konstellation einen Segen für große Finanzinstitute dar, die einen Devisenmarkt im Wert von Billionen von Dollar pro Tag geschaffen haben, auf dem Währungen und Futures gehandelt werden. Allen anderen wird diese Regelung jedoch schaden, insbesondere Leuten mit produktiven Unternehmen, die der Gesellschaft wertvolle Güter anbieten. In einer hochgradig globalisierten Welt, in der die Wechselkurse von einer Vielzahl nationaler und internationaler Variablen abhängig sind, wird die Führung eines produktiven Unternehmens unnötigerweise zu einer großen Herausforderung. Ein erfolgreiches Unternehmen verfügt in aller Regel über Ein- und Ausgänge aus seinen geschäftlichen Tätigkeiten, die auf mehrere Länder verteilt sind. Jede einzelne Kauf- und Verkaufsentscheidung ist abhängig vom Wechselkurs zwischen den beteiligten Ländern. In einer solchen Welt kann ein wettbewerbsstarkes Unternehmen allein durch die Wechselkursverschiebungen bereits starke Verluste erleiden. Und diese Verschiebungen müssen nicht einmal das eigene Land betreffen. Wenn das Land des Hauptlieferanten des Unternehmens einen Anstieg des Wertes seiner Währung verzeichnet, könnten die Einfuhrkosten des Unternehmens so hoch steigen, dass die Rentabilität des Unternehmens verloren geht. Dasselbe könnte passieren, wenn die Währung des Hauptmarktes, in dem sie exportiert, an Wert verliert. Unternehmen, die jahrzehntelang schwer für ihren Wettbewerbsvorteil gekämpft haben, könnten diesen bei unvorhersehbaren Wechselkursvolatilitäten innerhalb von 15 Minuten verlieren. Dies wird in der Regel dem Freihandel angelastet und Ökonomen und Politiker nutzen dies dann als Vorwand für die Umsetzung einer populistischen, jedoch destruktiven, protektionistischen Handelspolitik. Mit freien Kapitalströmen und einem Freihandel, der auf einem wackeligen Fundament aus Treibsand mit variablem Wechselkurs basiert, muss sich ein viel höherer Prozentsatz der Unternehmen und Fachleute des Landes mit den Währungsschwankungen befassen. Jedes Unternehmen muss Ressourcen und Arbeitskräfte aufbringen, die sich mit diesem äußerst wichtigen Problem befassen, obwohl sie darüber keinen Einfluss haben. Immer mehr Leute befassen sich dann damit, Spekulationen über die Handlungen von Zentralbanken, nationalen Regierungen und Währungsschwankungen anzustellen. Dieser aufwendige Apparat der zentralen Planung und die damit verbundenen Rituale tendieren dazu, letztlich der wirtschaftlichen Tätigkeit im Wege zu stehen. Einer der vielleicht erstaunlichsten Fakten über die moderne Weltwirtschaft ist die Größe des Devisenmarktes im Vergleich zur produktiven Wirtschaftstätigkeit. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich schätzt das Volumen des Devisenmarktes im April 2016 auf 5,1 Billionen Dollar pro Tag, was rund 1860 Billionen Dollar pro Jahr entsprechen würde. Die Weltbank schätzt das BIP aller Länder der Welt für das Jahr 2016 auf rund 75 Billionen Dollar. Das bedeutet, dass der Devisenmarkt etwa 25 Mal so groß ist wie die gesamte wirtschaftliche Produktion, die weltweit stattfindet. Es ist wichtig, sich an dieser Stelle daran zu erinnern, dass Devisen kein produktiver Prozess sind, weshalb ihr Volumen nicht in der BIP-Statistik gezählt wird. Es wird kein wirtschaftlicher Wert durch den Transfer einer Währung in eine andere geschaffen, sondern es entstehen nur Kosten bei der Überwindung der Hindernisse, die mit der Einführung der unterschiedlichen nationalen Währungen für die verschiedenen Nationen verbunden sind. Was der Ökonom Hans-Hermann Hoppe als, Zitat, ein globales System des partiellen Tauschs, Zitat Ende, über internationale Grenzen hinweg bezeichnet hat, hindert den Welthandel daran, den Menschen zugute zu kommen und verlangt hohe Transaktionskosten für den Versuch, die Folgen des Systems abzumildern. Nicht nur, dass die Welt große Mengen an Kapital und Arbeitskräften verschwendet, um diese Hindernisse zu überwinden, Unternehmen und Einzelpersonen weltweit erleiden häufig erhebliche Verluste durch wirtschaftliche Fehleinschätzungen aufgrund der treibsandähnlichen Merkmale der Wechselkursvolatilität. In einem freien Geldmarkt würden sich Einzelpersonen für die Währungen entscheiden, die sie nutzen wollen, mit dem Ergebnis, dass sie sich für die Währung mit dem verlässlich niedrigsten Stock-to-Flow-Verhältnis entscheiden würden. Diese Währung würde bei Veränderungen von Angebot und Nachfrage am wenigsten schwanken. Sie würde zu einer weltweit begehrten Wechseleinheit werden, die es ermöglicht, sämtliche wirtschaftlichen Berechnungen mit ihr durchzuführen. Zudem würde sie zu einer allgemeinen Maßeinheit werden, die langfristig und unabhängig vom Standort gilt. Je besser die Verkaufsfähigkeit eines Guts, desto besser ist es für diese Rolle geeignet. Der römische Aureus, der byzantinische Solidus oder der US-Dollar können nur bedingt als Beispiele dafür herangezogen werden, da jede dieser Währungen ihre Nachteile hatte. Das Geld, das dem am nächsten kam, war Gold während der letzten Jahre des internationalen Goldstandards, obwohl selbst damals einige Länder und Gesellschaften weiterhin bei Silber oder anderen primitiven Geldformen blieben. Es ist eine erstaunliche Tatsache des modernen Lebens, dass ein Unternehmer im Jahr 1900 globale Wirtschaftspläne und Berechnungen in jeder beliebigen internationalen Währung erstellen konnte, ohne Rücksicht auf Wechselkursschwankungen nehmen zu müssen. Heute, ein Jahrhundert später, muss sich ein ähnlicher Unternehmer, der an einem grenzüberschreitenden Wirtschaftsplan arbeitet, mit einer Reihe stark schwankender Wechselkurse beschäftigen, was ihm vermutlich so surreal wie ein Werk von Dali vorkommt. Jeder vernünftige Beobachter dieses Durcheinanders würde daraus schließen, dass der Wert von Geld wieder an Gold gebunden werden müsste, um die Sache zu vereinfachen. Dadurch könnte das Impossible Trinity Dilemma gelöst werden, denn es bestünde keine Notwendigkeit mehr für eine von der Regierung kontrollierte Geldpolitik. Der freie Kapitalverkehr und der Freihandel könnten dann wieder aufblühen. Dies würde sofort für eine wirtschaftliche Stabilisierung sorgen und eine große Menge an Kapital und Ressourcen für die Produktion wertvoller Güter und Dienstleistungen freisetzen, anstatt zu Spekulationen über komplexe Wechselkursschwankungen zu führen. Leider haben die Verantwortlichen des derzeitigen Monopolsystems jedoch ein persönliches Interesse daran, dass es unverändert fortbesteht. Sie ziehen es daher vor, Wege zu finden, das bestehende System zu verwalten und immer kreativere Ideen zu entwickeln, um den Goldstandard zu verunglimpfen und zu verwerfen. Dies ist völlig verständlich, da ihre Arbeitsplätze davon abhängen, dass der Staat Zugang zu einer Druckmaschine hat, um sie zu belohnen. Die Kombination aus schwankenden Wechselkursen und keynesianischer Ideologie hat unsere Welt das gänzlich moderne Phänomen der Währungskriege gebracht. Weil die keynesianische Analyse besagt, dass steigende Exporte zu einem Anstieg des BIP führen und das BIP der heilige Gral des wirtschaftlichen Wohlstands ist, folgt daraus in den Augen der Keynesianer, dass alles, was die Exporte ankurbelt, gut ist. Da eine abgewertete Währung Exporte verbilligt, kann ein Land, das mit einer Konjunkturabschwächung konfrontiert ist, sein BIP und seine Beschäftigung steigern, indem es seine Währung abwertet und seine Exporte erhöht. Diese Sichtweise ist in vielfältiger Hinsicht fehlerhaft. Die Abwertung der Währung trägt nicht dazu bei, die reale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu erhöhen. Stattdessen wird nur ein einmaliger Rabatt auf die industriellen Leistungen gewährt, um sie im Ausland zu einem niedrigeren Preis als im Inland anzubieten, wodurch Einheimische verarmen und Ausländer subventioniert werden. Die Abwertung macht auch alle nicht exportierten Vermögenswerte des Landes billiger für Ausländer, sodass sie Ländereien, Kapital und Ressourcen im Land günstiger erwerben können. In einer liberalen Wirtschaftsordnung ist es nicht weiter bedenklich, wenn Ausländer lokale Vermögenswerte kaufen, aber eine keynesianische Wirtschaftsordnung subventioniert Ausländer aktiv, damit diese günstig Land erwerben können. Darüber hinaus zeigt die Wirtschaftsgeschichte, dass die erfolgreichsten Volkswirtschaften der Nachkriegszeit, wie Deutschland, Japan und die Schweiz, ihre Exporte trotz einer weiter steigenden Währung deutlich steigern konnten. Sie brauchten keine ständige Abwertung, um ihre Exporte zu steigern. Sie entwickelten einen Wettbewerbsvorteil, der die weltweite Nachfrage nach ihren Produkten steigerte, was wiederum dazu führte, dass ihre Währungen im Vergleich zu ihren Handelspartnern an Wert gewannen und den Wohlstand ihrer Bevölkerung erhöhten. Für die importierten Länder wäre es jedoch kontraproduktiv zu denken, dass sie ihre Exporte durch einfache Abwertung der Währung steigern können. Diese Länder würden das Vermögen ihres Volkes vernichten, indem sie Ausländern einfach gestatten, alles Eigentum günstig zu erwerben. Es ist kein Zufall, dass die Länder, die in der Nachkriegszeit die größte Abwertung ihrer Währungen zu verzeichnen hatten, auch diejenigen waren, die unter einer wirtschaftlichen Stagnation und Rezession litten. Aber selbst wenn all diese Probleme mit der Abwertung als Weg zum Wohlstand falsch wären, gibt es einen einfachen Grund, warum eine Abwertung nicht funktionieren kann. Wenn sie funktionieren würde und alle Länder eine Abwertung versuchen würden, würden alle Währungen abwerten und kein einziges Land hätte gegenüber den anderen einen Vorteil. Damit kommen wir zum aktuellen Stand der Dinge in der Weltwirtschaft, wo die meisten Staaten versuchen, ihre Währungen abzuwerten, um ihre Exporte zu steigern und sich alle über die unfaire Manipulation ihrer Währungen beklagen. Tatsächlich verarmt jedes Land seine Bürger, um seine Exporte anzukurbeln und das BIP zu erhöhen und beschwert sich, wenn andere Länder dasselbe tun. Die ökonomische Unwissenheit wird nur durch die verlogene Heuchelei der Politiker und Ökonomen übertroffen, die diese Floskeln nachplappern. Internationale Wirtschaftsgipfel werden einberufen, bei denen die Staats- und Regierungschefs der Welt versuchen, über die akzeptable Abwertung der Währungen des anderen zu verhandeln, wodurch der Wert der Währungen zu einem Thema von geopolitischer Bedeutung wird. Nichts davon wäre notwendig, wenn die Welt auf nur einem einzigen, soliden und globalen Währungssystem beruhen würde, das als globale Abrechnungs- und Maßeinheit für den Wert dient und das es Produzenten und Verbrauchern weltweit ermöglicht, eine genaue Bewertung ihrer Kosten und Einnahmen vorzunehmen, sowie die wirtschaftliche Rentabilität von der Regierungspolitik zu trennen. Indem man die Frage des Angebots aus den Händen der Regierungen und ihrer ökonomisch orientierten Propagandisten nimmt, würde eine harte Währung jeden dazu zwingen, für die Gesellschaft produktiv zu sein, anstatt zu versuchen, durch das kurzsichtige Manöver mit der Geldmanipulation reich zu werden.